Hörverstehen Teil 2. Sie hören ein Rundfunkinterview. Dazu sollen Sie 10 Aufgaben lösen. Sie hören dieses Interview nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 46 bis 55 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei den Aufgaben 46 bis 55, markieren Sie plus gleich richtig und minus gleich falsch auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 46 bis 55. Sie haben dazu 60 Sekunden Zeit. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von Campus Beats, eurem ultimativen Studentenradio hier aus Dresden. Heute erwartet euch eine glitzernde Mischung aus Insider-Tipps, echten Campus-Stories und einer ordentlichen Portion guter Laune. Macht euch bereit für einen Abend voller Information, Spaß und Groove, denn wir haben Jens zu Gast. Er erzählt uns alles über das Leben und Studieren an der TU Dresden, die coolsten Events und die besten Geheimtipps. Bleibt dran! Und lasst euch dieses Highlight nicht entgehen. Hallo. Jens, du studierst an der Technischen Universität Dresden. Wie würdest du die Uni beschreiben? Die TU Dresden ist wirklich eine große und vielfältige Universität. Es studieren hier tausende Menschen aus unterschiedlichen Ländern. Das Campusleben ist sehr lebendig und die Atmosphäre offen. Heißt das, es gibt an der TU Dresden viele verschiedene Studiengänge? Ja, stimmt. Obwohl die TU vor allem für ihre technischen Fächer bekannt ist, kann man auch Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften und sogar Lehramt studieren. Die Auswahl ist wirklich breit. Besonders für neue Studierende ist der Anfang oft schwer. Wie werden Sie an der TU Dresden unterstützt? Hier gibt es ein tolles Mentorenprogramm. Ältere Studierende, sogenannte Tutoren, helfen den Erstsemestern beim Einstieg, beantworten Fragen und geben wertvolle Tipps. Gerade in den ersten Wochen ist das eine große Unterstützung. Wie sieht es mit der Anbindung an die Stadt aus, speziell zur Neustadt? Die Neustadt ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut erreichbar. Es gibt Straßenbahnen und Busse, die regelmäßig fahren, sodass man problemlos überall hinkommt. Und wenn du an deine Zukunft denkst, bist du zuversichtlich, nach dem Studium einen interessanten Job zu finden? Um ehrlich zu sein, bin ich mir da nicht ganz sicher. Der Arbeitsmarkt verändert sich ständig und manchmal habe ich Zweifel, ob ich wirklich direkt etwas Passendes finde. Ich hoffe natürlich, aber garantieren kann ich es nicht. Können neue Studierende noch zwischen Bachelor und Diplom wählen? Nein, inzwischen sind die meisten Studiengänge auf Bachelor und Master umgestellt. Nur in wenigen Ausnahmen, zum Beispiel bei manchen Ingenieurstudiengängen, kann man noch das Diplom wählen, aber das ist eher selten. Gibt es für Studierende ein Semesterticket und was umfasst das? Naja, mit dem Semesterticket können alle Studierenden in Dresden die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, Busse, Straßenbahnen und sogar Regionalzüge in der Umgebung. Das ist super praktisch und spart viel Geld. Wie werden Studienanfänger auf die Anforderungen vorbereitet? Die Uni bietet Vorbereitungskurse an, in denen man Grundkenntnisse auffrischen kann, etwa in Mathematik oder Physik. Diese Kurse erleichtern den Start und helfen dabei, Lücken zu schließen, bevor das eigentliche Studium beginnt. Wird im Studium oft in Gruppen gearbeitet? Auf jeden Fall. Gruppenarbeit gehört zum Alltag, ob in Seminaren, bei Projekten oder im Labor. Man lernt nicht nur den Stoff, sondern auch, wie man gemeinsam Lösungen findet. Aha, gibt es an der TU Dresden besondere Sportmöglichkeiten? Ganz richtig. Das Sportangebot ist wirklich außergewöhnlich. Neben den klassischen Sportarten wie Fußball oder Tennis kann man auch ausgefallene Sachen ausprobieren, zum Beispiel Quidditch, Ultimate Frisbee oder Klettern. Das macht richtig Spaß und ist ein toller Ausgleich zum Studium. Was würdest du zukünftigen Studierenden der TU Dresden raten? Ich würde jedem empfehlen, offen für Neues zu sein, an Aktivitäten teilzunehmen und das breite Angebot der Uni zu nutzen. Dann findet man schnell Anschluss und kann die Studienzeit richtig genießen. Jens, vielen Dank für das ausführliche Gespräch und die spannenden Einblicke in dein Studium. Danke Ihnen. Es hat Spaß gemacht, von meinen Erfahrungen zu berichten. Ich wünsche allen künftigen Studierenden einen guten Start und viel Erfolg. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und hoffen, Sie hatten genauso viel Spaß wie wir. Bleiben Sie unbedingt dran, denn gleich geht unser abwechslungsreiches Programm weiter, und zwar mit einer neuen Folge von Das perfekte Dinner. Viel Vergnügen! Ende Teil 2.